Befähigung und die Beurteilung der Leistung. Wer sollte eigentlich die Fortschritte und Leistungen einer Person beurteilen? Der Betreffende selbst. Die traditionelle Leistungsbeurteilung gehört eindeutig zu den Aderlass-Praktiken im Management unserer Zeit. Ich habe bereits erwähnt, dass der Chef seine Angestellten dabei ausfragt und die Sandwich-Technik benutzt. Nach ein paar netten Worten stößt er das Messer hinein, dreht es zweimal um, Bereiche, wo Verbesserungen angesagt sind, und verabschiedet den Betreffenden dann mit einem Schulterklopfen. In einer Kultur, in der großes Vertrauen herrscht, in der es hilfreiche Systeme gibt und alle am selben Strang ziehen, sind die Leute in einer viel besseren Position, um sich selbst zu beurteilen, insbesondere wenn sie aus ihrer Umgebung 360 Grad Feedback bekommen. Der Big Boss sollte dagegen ein bescheidener, dienender Führer werden und Fragen wie die folgenden stellen. Erstens, wie läuft es? Zweitens, was lernen Sie gerade? Drittens, was sind Ihre Ziele? Viertens, wie kann ich Ihnen helfen? Fünftens, wie gut bin ich als Helfer? Wie läuft es? Der Betreffende weiß viel besser, wie es läuft, als irgendein hoher Chef. Vor allem, wenn Feedback-Systeme eingerichtet wurden, die auch Feedback vom Vorgesetzten und von allen anderen Interessengruppen beinhalten, auf die sich die Arbeit des Betreffenden auswirkt. Die Frage, wie es läuft, wird also von dem Einzelnen selbst beantwortet, und zwar gemäß den Bedingungen des überzeugenden Balanced Scoreboard, das alle akzeptiert haben, und anderen 360-Grad-Informationen von den Interessengruppen. Die zweite Frage lautet, was lernen Sie gerade? Hier können die Leute Erkenntnisse offenbaren, aber auch Ignoranz zeigen. Der entscheidende Punkt ist, dass sie selbst verantwortlich sind. Durch die dritte Frage, was sind Ihre Ziele oder was versuchen Sie gerade zu erreichen, wird der Zusammenhang zwischen der Vision und der Realität ermittelt. Daraus ergibt sich wie von selbst die vierte Frage. Wie kann ich Ihnen helfen? Die klar kommuniziert, ich bin Ihr Helfer. Ich bin dazu da, um Ihnen zu dienen und Sie in die Lage zu versetzen, Ihre Arbeit zu machen. Die dienende Führungskraft kann sogar ihre eigenen Erfahrungen oder Wahrnehmungen einbringen, wenn ihr das angebracht scheint. Der Schlüssel zu diesem Austausch ist eine authentische Kommunikation vom Typ des indianischen Talking Stick. Keine Spielereien, keine politischen Posen, keine abwehrende, defensive Kommunikation, keine Schmeichelei, kein Bemühen, den anderen das zu sagen, was sie hören wollen. Die Frage, wie gut bin ich als Helfer, drückt aus, dass eine offene, respektvolle, gegenseitige Verantwortlichkeit besteht. Manchmal ist es schwer, sich der Realität zu stellen, besonders wenn man sie von anderen hört. Behandeln wir andere aber nicht als rechenschaftspflichtige, verantwortliche Personen, die selbst Entscheidungen treffen können, erniedrigen und beleidigen wir sie. Wenn wir anfangen, sie zu schützen, weil wir nett und freundlich sein wollen, setzen wir den Prozess der Kodependenz und der stillen Verschwörung in Gang, der schließlich mit der niedrigsten Ebene der Initiative endet. Warten, bis es einem gesagt wird. Wenn sich in einem Team oder zwischen einem Manager bzw. Team und einem Partner der Geist des Führens durch Dienen ausbreitet, gelangt die in Kapitel 9 besprochene dritte Form des Vertrauens zu voller Blüte. Jenes Vertrauen, das eine Person oder ein Team einem anderen bewusst schenkt. Dadurch spüre ich, dass sie überzeugt sind, dass ich zu einer Wertschöpfung fähig bin. Sie schenken mir ihr Vertrauen und ich gebe es zurück. Vertrauen ist ein Verb und ein Substantiv. Das bedeutet, es ist etwas, was von den Menschen geteilt und erwidert wird. Ebenso wird man zum Führer seines Chefs. Man erwirbt sich sein Vertrauen, indem man ihm Vertrauen entgegenbringt. Das Verb Vertrauen erwächst aus der potenziellen Vertrauenswürdigkeit der Person, die das Vertrauen erhält, und aus der klaren Vertrauenswürdigkeit desjenigen, der es ihr schenkt. Die vierte Rolle, die des befähigenden Coaches, bedeutet auch, Vertrauen zu einem Verb zu machen.